echt gesegnet. Для Kinderstunde. Для детского часа. Для детского служения. Für Спасибо Kinder, вам. Für Kinderdienst. Они молодцы. Die sind super. Правда? Nicht wahr? У нас хороший Господь. Unser Gott ist gut. Самый лучший. Der ist der Beste. И мы его любим. Wir lieben ihn. И он дает нам покой. Und gibt uns die Ruhe. Знаете, есть такой текст из Библии. Wisst ihr, es gibt so einen Text aus der Bibel. Матфея 5:12. Matthäus 5:12. Там Иисус говорит нам как заповедь. Jesus spricht dort zu uns als mit einem Gebot. Я думаю, для меня лично я ее беру как заповедь. Also für mich persönlich nehme ich das als ein Gebot. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Кажется, вроде не заповедь, да? Irgendwie sieht das nicht nach einem Gebot aus, nicht wahr? Ну, мы знаем, заповедь это любите друг друга. Wir kennen ja die Gebote, liebt einander. Можно сказать, что не заповедь. Man kann sagen, dass es kein Gebot ist. Но это Иисус сказал. Aber das sagte Jesus. Мне кажется, что Иисус сказал, надо принимать всерьез. Ich denke, das alles, was Jesus sagt, sollte man ernst nehmen. Amen. И нам следует отнестись к этим словам серьезно. Und wir sollten diese Worte auch tatsächlich ernst nehmen. Радость – это дело серьезное в небесах. Denn Freude ist eine ziemlich ernsthafte Sache im Himmel. Сказал Клайв Льюис такой. Sagte mal Clive Lewis. И это на самом деле серьезное дело. Und es ist tatsächlich eine ernsthafte Sache. Уметь радоваться. Die Fähigkeit zu haben, sich zu freuen. И на небесах. Im Himmel. Мы будем радоваться. Und im Himmel werden wir uns freuen. Это не место слез. Das ist nicht der Ort, wo man weint. Правда? Nicht wahr? Иисус там утрет всякую слезу. Jesus wird dort jede Träne abwischen. И там будет просто, ну, атмосфера радости. Und dort wird einfach diese Atmosphäre der Freude herrschen. Но Господь приглашает нас уже здесь создавать эту атмосферу радости. Aber der Herr lädt uns jetzt hier schon ein, diese Atmosphäre der Freude zu schaffen. И он говорит: радуйтесь. Und er sagte: Freut euch. И не просто радуйтесь, веселитесь. Er sagte sogar: Freut euch und jubelt. Это задача. Das ist eine Aufgabe. Понимаешь, надо отнестись к этому серьезно. Verstehst du, man sollte das ernst nehmen. Я могу радоваться. Ich kann mich freuen. Каждый день. Jeden Tag. Как это вот можно радоваться каждый день? Also, wie geht das, dass man sich jeden Tag freut? Okay, если ты не хочешь просто выживать, а жить по-настоящему. Also, wenn du nicht nur einfach so überleben willst, sondern tatsächlich ein echtes Leben leben möchtest. В наше безумное время. In unserer verrückten Zeit. То этот стих должен стать лейтмотивом. Dann sollte dieser Vers für dich ein Motiv werden. Leitmotiv, радуйтесь и веселитесь. Das ist ein Motiv zum Freuen und zum Jubeln. И если ты каждый день в присутствии Божьем, und wenn du jeden Tag in der Gegenwart Gottes bist, это легко. Dann ist das leicht. Если мы каждый день будем молиться, wenn wir jeden Tag beten würden, и открывать Библию, und auch unsere Bibel öffnen, то тебе не сложно будет веселиться. Dann wird es dir nicht schwer fallen, sich zu freuen. Конечно, если каждый день совать свою голову в социальные сети, natürlich, wenn du jeden Tag deinen Kopf mit deinem Kopf komplett in Social Media dich vertiefst, в этот унитаз, also in diesen Mülleimer oder in dieses Klo, сложно будет радоваться. Dann wird es dir schwer fallen, sich zu freuen. Ты скажешь своей душе: радуйся. Du wirst dann zu deiner Seele sagen: Freu dich. Она тебе покажет комбинацию из трех пальцев и скажет: не хочу. Und dann wird sie dir eine Kombination aus einem Finger zeigen und sagt: Nein. Ich habe keine Lust, mich zu freuen. Wo ist der Grund zur Freude? Если ты будешь по часу в день смотреть новости. Wenn du jeden Tag eine Stunde Nachrichten guckst, скажешь душе: радуйся. Dann sagst du zu deiner Seele: Freu dich. Она скажет: не буду. Dann sagt sie: Nein, werde ich nicht tun. И она права. Und sie hat recht. Понимаешь? Verstehst du? Нам нужно сперва создать для души пищу, атмосферу. Weißt du, zuerst sollten wir für unsere Seele eine Nahrung vorbereiten, also eine Atmosphäre schaffen. И когда после двух часов в ТикТоке ты сидишь такой дома, полоумный такой. Und wenn du nach zwei Stunden TikTok zu Hause sitzt, wie total vernebelt. Verrückt такой, сидишь такой. Verrückt. Тебе уже не хочется молиться, тебе не хочется Библию читать. Dann hast du absolut keine Lust, weder zu beten noch Bibel zu lesen. Молодежь, скажите аминь. Jugend, sagt bitte mal alle Amen. Правда. Ja, so правда. Ist das. Правду говорит пастор, да. Der Pastor spricht die Wahrheit. Постарше могут сказать в Инстаграме. Aber die älter sind, können sagen Instagram. Два часа в Инстаграме. Also zwei Stunden Insta. Капец твоей молитве. Und dann ist das Schluss aus mit deinem Gebet. Amen. Amen. А Соломон сказал такую вещь интересную. Aber Salomon hat so eine interessante Sache gesagt. Он молодым людям сказал. Er hat es zu den jungen Menschen gerichtet. Но это мы все можем принять, мы все молодые здесь. Aber wir können alle angesprochen werden, denn wir sind alle hier jung. Ну скажи верою, аминь. Sagen dem Glauben, Amen. Аминь. Amen. Okay, он говорит, береги сердце от печали. Er sagt, bewahre dein Herz vor Traurigkeit. Там так написано, буквально. Удаляй печаль от сердца твоего. Dort steht wortwörtlich geschrieben, du sollst Trauer oder Leid von deinem Herzen entfernen. Знаешь, печаль, она бежит к тебе. Weißt du, die Traurigkeit, die rennt dir nach. Она нападает на тебя. Sie überfällt dich. Эй, печаль. О, Traurigkeit. И ты должен, как говорит Соломон, береги сердце свое. Und du musst, wie der Salomo sagt, dein Herz bewahren. И удаляй. Вот оно пришло, а ты ее выкидывай. Und du sollst es entfernen. Also wenn es zu dir kommt, dann schmeiß es einfach weg von dir. Она пришла, а я ее бью в окно. Du kommst, sie kommt und du schmeißt einfach ins Fenster hinaus. Ты включил новости, а нет, печаль. Du hast die Nachrichten eingeschaltet und da kommt nur Traurigkeit auf dich zu. Ты выключаешь новости и говоришь, слава Богу. Und du schaltest die Nachrichten aus und sagst, Gott sei Dank. И печаль убежала. Und die Traurigkeit ist weg von dir. Реально. Das ist tatsächlich so, das funktioniert. Тебе нужно поставить забор для печали. Du musst einen Zaun gegen diese Traurigkeit um dich aufstellen. И зло от тела твоего дальше, он говорит. Und dann sagt er weiterhin, und das Böse von deinem Körper. Но это мы не будем сейчас разбирать. Aber das werden wir jetzt nicht auseinandernehmen. Печали хватит, okay? Die Traurigkeit reicht schon aus. Удаляй. Du sollst sie entfernen. Выкидывай. Schmeiß sie weg. Печаль. Diese Traurigkeit. И тогда вдруг легко радоваться. Und dann plötzlich ist es leicht, sich zu freuen. И ты можешь даже веселиться. Und dann kannst du dich freuen. Короче, если тебе надоело жить, включай новости каждый день по часу. Еще раз. Если тебе надоело жить, also wenn du keinen Bock hast mehr zu leben, включай новости. Dann schalte mal die Nachrichten ein. И сиди там до посинения. Und sitze dort, bis du blau bist. Потом не удивляйся только, что тебе захочется веревку найти покрепче. Dann brauchst du dich nicht wundern, dass du dann später irgendwann einmal einen Strick finden möchtest, der ziemlich stark ist. И мыло подушистое. Und eine Seife, die am мыло, besten riecht. Мыло, да. Ну, молодежь не понимает, что я говорю. Ну, die Jugend begreift nicht, was ich so rede. Вам не надо это понимать. Das müsst ihr auch nicht verstehen. Один гуру в интернете, он такой гуру бизнеса, он говорит. Ein Guru im Internet, das ist so ein Business-Guru. У него большая аудитория. Er hat ein riesen Auditorium. И он говорит, я вам даю вам главный совет мой. Und er sagt, ich gebe euch das allerwichtigste Rat. На один месяц не пользуйтесь никакими главными social media. Benutzt einen Monat lang keine wichtigen Social Media Kanäle. Вот главные каналы. Also die wichtigsten. И главные журналы, вообще журналы не читайте. Und auch keine Magazine. На месяц. Einen Monat lang. Такой Абстиненс сделать. So, macht er mal so eine Abstinenz. И он такой уже пожилой человек. Und er ist bereits schon ein betagter Mann. Я думаю, наверное, он да, он понял кое-что. Und ich habe mir gedacht, wahrscheinlich hat er etwas verstanden. И слушаю дальше, и он говорит. Und dann höre ich so weiter, und er sagt. Только тогда вы сможете освободиться от давления страха. Erst dann könnt ihr euch befreien von dem Druck der Angst. И только тогда ваша душа придет в покой. Erst dann wird eure Seele auch zur Ruhe kommen. Ну, как проповедует вообще в интернете. Also der predigt bereits schon im Internet. Amen. Und er sagt, Amen. Все основные средства массовой информации куплены на 100%. Und er hat gesagt, alle Social Media oder alle Mass Media, die sind zu 100% gekauft. И они работают на своих хозяев. Und die arbeiten für ihre Arbeitgeber. А их хозяева очень хитрые. Und ihre Arbeitgeber sind ziemlich gewieft. Да, это так. Ja, und es ist tatsächlich он so. Говорит, если хочешь, можешь, конечно, использовать такие мелкие ресурсы в интернете. Там, und er hat gesagt, natürlich, wenn du möchtest, kannst du so kleine Ressourcen aus dem Internet nützen. Чтобы слушать какую-то информацию. Ну нельзя же, мы говорим, без новостей. Да? Dass du irgendeine Information für dich hörst. Wir haben ja schon gehört, es ist ja nicht möglich, gar nichts zu hören. Вот эти альтернативные, там еще есть кое-что правды. Also bei manchen alternativen Sender gibt es schon ein wenig Wahrheit. Но он noch. Говорит, и это не обязательно. Aber er sagt, auch das ist nicht das Notwendige. Потому что ты всегда узнаешь новость, если она важная. Denn du wirst immer eine Nachricht erfahren, wenn sie sehr wichtig ist. Всегда тебе кто-то расскажет. Es wird auf jeden Fall dir jemand erzählen davon. Ты ничего не потеряешь, если ты не включишь свои social media. Du wirst überhaupt nichts verlieren, wenn du deine social media Kanäle nicht einschaltest. Тебе обязательно кто-то натрезвонит уже в ухо. Es wird auf jeden Fall dir jemand etwas erzählen. И не переживай, что ты что-то пропустишь. Всегда und все mach dir überhaupt keine Sorgen, dass du etwas verpasst. Поэтому радуйтесь и веселитесь. Deswegen freut euch und jubelt euch. Ибо велика ваша награда на небесах. Denn groß ist euer Lohn im Himmel. И это так круто вообще. Und es ist absolut cool. Когда Иисус дает тебе повод радоваться не тому, что на земле. Wenn Jesus dir einen Grund gibt zu freuen, nicht für das, was so auf der Erde passiert. Понимаешь, на земле всегда причина печали. Denn weißt du, auf der Erde gibt es immer einen Grund, um traurig zu werden und zu sein. Amen. Amen. А он дает нам повод радоваться, который на небесах. Aber er gibt uns einen Grund zu freuen, das, was so im Himmel ist. И поэтому может любой человек радоваться в каждых обстоятельствах. Deswegen kann jeder Mensch in jeder Situation sich freuen. И это наша радость. Und genau das ist unsere Freude. Он говорит, веселитесь, потому что велика награда. Er sagt, freut euch, weil euer Lohn groß ist im Himmel. На небесах. И когда ты радуешься по двум причинам. Я бы тебе назвал всего две причины. Und wenn du dich freust, dann freust du dich nur aus zwei Gründen, dass ich könnte dir das nennen. Первое, ты уже понял, ради себя самого. Also das erste hast du verstanden, um deinetwillen. Второй такой небольшой позитивный Nebeneffekt, такой побочный эффект. Und das zweite ist so ein positiver Nebeneffekt. Это свидетельство. Das ist ein Zeugnis. Это для других людей яркое свидетельство. Das ist für andere Menschen so ein prägnanter, so ein Zeugnis. Мы на фоне общей депрессии радуемся. Also wir in dieser ganzen Sphäre der Depression freuen wir uns. И люди видят, у него есть что-то, что нет у меня. Und die Menschen sehen, hey, er hat etwas, was ich nicht habe. И это правда, мир не имеет повода для долгосрочной радости, друзья. Und es ist tatsächlich so, die Welt hat keinen Grund für eine langfristige Freude. У мира нет причин для вечной радости. Und die Welt hat keine Gründe für ewige Freude. У мира нету светлого будущего. Und die Welt hat keine hell erleuchtete Zukunft. Радуются только те люди, которые свободны, во-первых, от рабства страха. Also in erster Linie freuen sich die Menschen, die frei sind von der Sklaverei der Angst. Знаете, Бог дал в последний вот год, не знаю, два песню своему народу. Gott hat in den letzten ein, zwei Jahren seinem Volk so ein Lied gegeben. И сейчас везде по всему миру ее поют. Und jetzt wird es auf der ganzen Welt gesungen. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst. Я больше не раб. Ich bin ein Gottes Kind, да? Ну, по-английски, по-немецки. Also, das ist auf Russisch, auf Deutsch, auf allen Sprachen. Там звучит так. Звучит так. Also, es lautet so. Я уже не раб страха. Also, ich bin kein Sklave mehr der Angst. Да, вот по-русски переведено немножко не так, раб греха. Но там в оригинале. Ist ein bisschen anders übersetzt. Das heißt, ich bin kein Sklave der Sünde mehr, sondern aber ich bin kein Sklave mehr der Angst. Поэтому мы любим эту песню. Deswegen lieben wir auch dieses Lied. По всему миру поют христиане эту песню. Auf der ganzen Welt singen das die Christen, да, которые показывают, я не раб этих страхов. Die zeigen wollen, dass sie keine Sklaven mehr dieser Angst sind. Я не под властью этих страшилок, которые мне навязываются постоянно. Also ich habe keine Angst von diesen ganzen schrecklichen Dingen, die mir ständig aufgezwungen werden. И нас не запугать инфляцией. Man kann uns nicht erschrecken mit Inflation. Вирусами. Oder mit irgendwelchen Viruskrankheiten. Плохой экономикой. Oder mit schlechter Wirtschaft. Нет у меня вообще привязанности к этому. Ich habe überhaupt keine Gebundenheit an diese Dinge. Ah, вот там есть у меня повод радоваться. Ich habe dort eine Freude, um mich freuen zu können. И поэтому будем дальше петь. Deswegen werden wir auch weiterhin singen. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst. Я больше не раб страха. Мы будем это петь всегда. Wir werden das weiterhin singen. Amen. И наш Иисус, он радостный Иисус. Und unser Jesus ist ein Jesus der Freude. Ой, знаешь, люди привыкли видеть такой образ Иисуса в себе. Wisst ihr, die Menschen sind gewohnt, so ein Bild von Jesus in sich zu sehen. Такой строгий Иисус. So ein ernsthafter, so ein strenger Jesus. Ja, такой серьезный, да. So ein ernsthafter, strenger Jesus. Такой у него облик такой и вокруг. Da hat so ein Abbild und so eine Atmosphäre um sich. Да, и конечно, он святой и он серьезный бывал иногда. Natürlich ist er heilig und ist auch ernsthaft gewesen. Иногда он даже плетку сделал, написано. Einmal hat er sogar eine Peitsche gemacht, gebastelt. Па-бам, па-бам, па-бам, па-бам, па-бам. Он прошелся по всем этим миновщикам. Und dann ging er bei allen Markt, Basarverkäufer. Да-да-да, там были такие обмены, пункты обмена валюты. Da gab es so solche Wechselstuben. И он написано, все там опрокинул. Und es steht geschrieben, dass er dort was umgeschmissen hat oder alles zerbrochen hat. Все разбросал. Also alles hat er auseinander geworfen. Представляешь, после Иисуса такой полный бардак. Stell dir vor, nach Jesus so ein richtiger Chaos hinter Столы ihm. Раскидал его, прошелся Die там. Die ganzen Tische wurden umgeschmissen. Животных всех, пошли отсюда. Der hat alle Tiere hinaus geschmissen. И интересно, там была стража, храмовая стража, там были качки, мужики. Und interessant ist, dass dort bei diesem Bazar standen ja auch Wächter und das waren richtig muskulöse Typen. Там всегда есть стража, ну как у нас служба порядка. Also dort war immer irgendwelche Wächter, so wie bei uns Ordner. Но никто не посмел остановить его. Aber keiner hat sich getraut, ihn zu stoppen. Настолько была сильная вот эта вот, как это сказать? So stark war seine Energie. Там все просто стояли так, в шоке. Dort standen einfach alle gelähmt, wie schockiert. И потом подошли к нему эти священники, фарисеи, говорят: "Кто дал тебе власть сию?" Und dann kamen zu ihm die Pharisäer und haben ihn gefragt, wer hat dir diese Macht gegeben? Они почувствовали духовную власть. Sie haben diese geistliche Macht gespürt. А Иисус был у себя дома, когда он Aber Jesus war ja zu Hause bei sich, als er das tat. И они чувствовали, это хозяин пришел. Und sie fühlten, dass der Herr gekommen ist. Фам, фам, фам, все раскидал. Zack, zack, zack, hat er alles auseinandergeworfen. И ушел. Und ging dann weg. Говорит, оставляется дом ваш пуст. Und dann hat er gesagt, euer Haus bleibt wüst und leer zurück. Jesus бывает агрессивный, да. Jesus ist manchmal auch aggressiv, ja. Ой, он может быть таким. Ja, er kann so sein. Halleluja. Halleluja. Он настоящий. Er ist echt. Okay. Но я хотел бы показать нам Иисуса, вот которого мы редко видим. Aber ich möchte dir einen Jesus zeigen, den wir so selten sehen. Да. Мне, например, тоже нарисовали Иисуса очень суровым. Also für mich hat man Jesus ziemlich ernsthaft und streng gezeichnet. Да, и возможно, в твоей церкви, где ты родился свыше, тебе нарисовали Иисуса тоже сурово. Und wahrscheinlich in der Gemeinde, wo du neugeboren bist, hat man Jesus dir auch so vorgeschrieben oder gemalt. Но когда ты узнаешь Иисуса лично, Aber wenn du Jesus persönlich kennenlernst, ты ощущаешь его любовь. Du fühlst seine Liebe. Ты понимаешь, он весьма добр. Du begreifst, wie sehr er liebevoll ist. И потом ты поешь такой, «Er ist gut, er ist so gut zu mir». И тогда ты поешь, «Он так благ ко мне, он так благ ко мне». «Er ist so gut», как мы сегодня пели, да? Ай, ва, ва, ва, Wie wir das heute gesungen haben. «So gut, so gut, so gut, so gut, amen». Есть такой Библ-эп, надеюсь, у каждого она есть на мобильнике. Es gibt so eine Bibel-App, ich hoffe, dass jeder das von euch hat. И там есть перевод синодальный. Und es gibt dort synodale Übersetzung. И один парень читает этот синодальный перевод. Und ein Mann liest das vor, diese Übersetzung. Но так ужасно читает. Aber so schrecklich. Знаешь, когда он читает, например, Weißt du, so wie er liest zum Beispiel. Придите ко мне, все утруждающиеся и обремененные. Er liest das so, kommt alle her zu mir, alle, die abgemüht sind, alle, die müde sind. Я успокою вас. Und ich werde euch beruhigen. Мне кажется, сейчас прям из мобильника такая рука с дубинкой Божьей вылезет такая и даст тебе по башке. Weißt du, man hat so ein Gefühl, als ob aus dem Handy so ein... So ein Knüppel herausgezogen wird und gleich auf den Kopf geworfen wird. Ты слышишь, вместо того, чтобы услышать, придите ко мне, ты слышишь, придите ко мне. Anstatt dass du hörst, komm zu mir, hörst du, komm zu mir. Я вас успокою, точно успокою. Ich werde euch jetzt gleich beruhigen. Вы будете успокоены навеки. Und ihr werdet für immer beruhigt werden. Эй, вообще, ну просто вот ради прикола послушай. Das ist einfach, du kannst es einfach aus Spaß halber sich das mal anhören. Вообще, also ich kann das überhaupt nicht hören. Нет, не такое, не так Иисус это говорил. Nein, Jesus ist nicht so, er sprach auch nicht Если so. Если бы он так говорил, все бы разбежались бы. Also wenn er so geredet hätte, dann wären alle auseinandergeraufen. Придите ко мне. Aber er sagt, komm zu mir. Уже у него был теплый взгляд. Weil er einen warmen Blick hatte. И я уверен, а вот Иисус, он был Also ich bin mir sicher, очень спокойный. Dass Jesus sehr ruhig war. Спокойный. Der war entspannt und sehr ruhig. Он был уверенный. Er war auch sicher und überzeugt. Уверенный. Er war überzeugt. Когда он ходил быстро. Und als er lief, ist er schnell gelaufen. Und er war immer sehr konzentriert. Okay. И у него был теплый взгляд. Und er hatte einen warmen Blick. Давай мы посмотрим картинки, вот, которые можно найти сегодня на территории интернета. Lass uns mal ein paar Bilder schauen, wo man im Internet finden könnte. Какой мог быть Иисус? Also wie könnte Jesus sein? Вот такой. Also so? Или такой? Oder so? Или другой? Oder anders? Давай. А, классно, да? Klasse, oder? Еще? Toll. Вот он мне нравится. Да, gefällt er mir am besten. Здесь он говорит: радуйтесь и веселитесь, ибо велика. Genau, hier sagt er: freut euch und jubelt ваша euch. Ваша награда. Euer Lohn. На небеса. Im Himmel ist groß. Мне кажется, вот он такой был. Also ich denke mir, er war so. Кажется, такой. Ich denke so. Еще? Noch? Тебе понравилась, да, эта картинка? Dieses Bild hat dir gefallen, oder? Я понял, мне тоже. Okay, mir auch. А, вот еще. Это было же, да? А, das haben wir ja schon, das Bild. Все? Финиш? Gibt es kein mehr. Ну ладно, okay. Я думал, все, окей. Okay. То есть, смотри, Иисус, Он обозначил нам причину радости. Also, schau her, Jesus hat uns diesen Grund der Freude benannt. Ja, Он лежит, грунт, эта причина лежит на небесах. Und dieser Grund liegt im Himmel. Я хотел бы сейчас, чтобы мы помолились за младенца. Ich möchte gerne, dass wir jetzt für einen Säugling beten. Да, проходите, мои дорогие. Komm bitte, meine Lieben, nach vorne. Ой, Господь, спасибочки тебе. Danke dir, Herr. Это, если кто все еще не знает. Das ist, wenn jemand das noch nicht weiß. Прошу любить и жаловать, это мой внук. Also, bitte begrüßt mal meinen Enkelkind. Та-дам, где барабаны? Wo sind die... Wo sind die Musikinstrumente? Bibi. Ай. Это моя внучка, но мы сейчас вот это мы будем делать, да. Мы будем молиться сейчас, Ливия. Wir beten, wir werden jetzt beten. Радость ты моя. Мани. Как его зовут, вы уже все, мы знаем, но ладно, скажи тоже. Also, wie heißt, wissen wir schon alle, aber bitte sag. Samuel. Samuel. А что означает Samuel? Was bedeutet Samuel? Саша, was bedeutet Samuel? Ну, примерно, да? Ich weiß es ungefähr, sagte Саша. Не помните? Der von Gott erbetene. Ага. Er sagt, von Gott erbetene. Ясно. Да, расскажи нам все. Расскажи. Samuel, это переводится с еврейского так. Also Samuel wird von Hebräisch so übersetzt. Бог услышал. Gott hat gehört. Бог услышал. Oder Gott hat erhört. Okay. Это когда Анна молилась. Das ist da, wo die Hanna gebetet hat. Помните, да? Könnt ihr euch bestimmt erinnern? Сына, ага. Für ihren Sohn. И она такая лежит в храме на ступеньках. Und so liegt sie auf den Stufen im Tempel. И шепчет что-то, шепчет. Und sagt etwas und sagt etwas. И священник Илии, он говорит ей. Und der Priester sagt zu ihr: Ай-яй-яй, женщина, ай-яй-яй, du liebe Frau. Тебе не стыдно, а? Schämst du dich nicht, Frau? Du bist besoffen in den Tempel Gottes gekommen. Und sie sagt, ich bin nicht betrunken. Ich habe eine Trauer, ich habe ein Anliegen. Und ich habe gebetet. Und der Priester sagt, er sagt zu ihr, geh mit Frieden. Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Und als er Samuel geboren wurde, hat sie ihn genannt, Gott hat erhört. Anna назвала его, Бог услышал. Sie hat ihn so genannt, Gott hat erhört. Okay, то есть это классное имя. Das ist ein sehr toller Name. И мы очень-очень рады, я очень-очень рад. Und wir freuen uns alle sehr, und ich besonders. За это великое чудо. Für dieses Riesenwunder. Мы сейчас помолимся за него. Und wir werden jetzt für ihn beten. И три вещи я хотел бы вам сказать двоим. Und drei Dinge möchte ich euch beiden sagen. И вам тоже всем. Und euch auch allen. Мама, папа, которые здесь есть. Also an Mamas und Papas, die hier da sitzen. Наша задача как родителей. Also unsere Aufgabe als Eltern. Создать у ребенка три устойчивые ассоциации. Bei dem Kind drei beständige Assoziationen. Ja. Also habt ihr gehört? Zu schaffen? Okay. Also drei Dinge zu schaffen. Und das erste davon, Kinder sollten verstehen, dass die Familie ist gleich Lachen. Also ich weiß, dass die beiden es lieben zu witzeln. Und die lieben es zu lachen. Deswegen funktioniert das bereits bei denen. Verliert es nicht. Also jeden Tag, Alex, musst du witzeln und Spaß haben. Ruth, jeden Tag zu lachen, damit er deinen Magen sieht. Семья Familie равно смех. Ist gleich Lachen. Должно быть вот такая у ребенка должна быть устойчивая ассоциация. Also das Kind muss das damit assoziieren. Когда он думает про папу, маму, wenn er über Papa und Mama nachdenkt, чтобы у него появлялась улыбка, dass bei ihm ein Lächeln im Gesicht aufkommt. Очень важно, друзья. Es ist sehr wichtig, meine Freunde. Конечно, мы не можем уберечь ребенка от всяких стрессовых моментов в семье. Natürlich können wir unser Kind nicht von allen stressigen Situationen in der Familie bewahren. Но наша задача как можно минимизировать вот эти стрессовые ситуации. Aber unsere Aufgabe in der Familie, diese stressigen Situationen auf Minimum zu bringen. Очень важно, чтобы дети не слышали, как ссорятся папа и мама. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder nicht hören, wie Mutter und Vater miteinander streiten. Я знаю, что вы ссоритесь все, даже не пытайтесь. Dass jeder von euch mal streitet. И это нормально. Und es ist normal. Но дети не должны слышать вот это вот. Aber die Kinder sollten nicht dieses Geplappere hören. Слышишь? Hörst du? Я тут видел однажды видео. Ich habe mal ein Video gesehen. Собака. Ein Hund. Даже две собаки. Sogar zwei Hunde. В квартире. In der Wohnung. Они услышали, как ссорятся два человека. Sie haben gehört, wie zwei Menschen miteinander streiten. Они орали там в стороне друг на друга. Sie haben dort in an der Seite einander angeschrien. Вы бы видели, как эти собаки испугались. Ihr hättet sehen müssen, wie diese zwei Hunde sich erschrocken haben. У них были такие глазища. Die haben solche Augen bekommen. Они смотрели друг на друга, не знали, куда die бежать. Die haben einander angeguckt und wussten nicht, wo sie abhauen sollen. Для них это был страшнейший эмоциональный шок. Also für sie war das ein totaler emotionaler Schock. Когда двое людей орут, wo zwei Menschen einander anschreien, друг на друга, also einander anschreien, вот это даже собачья душа, она в шоке. Sogar eine Hundeseele ist schockiert. А если ребенок, представляешь? Und stell dir vor, ein Kind. Что происходит в ребенке в это время? Was passiert in der Zeit im Kind? Возможно, это даже травма происходит. Womöglich passiert ein Trauma какая-то dadurch. Психологическая травма. И потом oder eine psychologische Trauma passiert da drin. Это реально проблема. Und es ist tatsächlich in Wirklichkeit ein Problem. Поэтому мы если ссоримся, мы уходим, да? Deswegen, wenn wir mal streiten, dann gehen wir weg. Мы дверь закрываем. Wir machen hinter uns die Tür zu. Мы шипим друг на друга, но не орем. Also wir schreien einander nicht an, sondern wir Шипим. Wir flüstern einander an. Nee, nicht шипим, also wir hauchen einander an. Hauchen. Так вот делаем. И дети слышат только шш. Und die Kinder hören nur bloß das Hauchen. Amen. Нельзя повышать голос в присутствии детей. Постарайтесь это делать. Man darf die Stimme in der Gegenwart Gottes nicht erhöhen. Bitte versucht das. In der Gegenwart der Kinder. In der Gegenwart der Kinder. Да. Okay, вторая ассоциация. Also die zweite Sache. Дети должны знать. Die Kinder müssen wissen, что Бог, dass Gott, равно радость. Ist gleich Freude. Когда вы говорите о Боге, also, wenn ihr über Gott spricht, вы должны радостно говорить. Solltet ihr fröhlich darüber reden. Когда вы начинаете молиться, wenn ihr beginnt zu beten, например, за столом, zum Beispiel am Tisch, это не должно быть так. Das muss nicht so sein. Господь благословит эту пищу. О, Herr, segne du dieses Essen. Пожалуйста, соберись. Bitte. Sammel deine Kräfte alle zusammen. Если даже у тебя плохой день был. Auch wenn du einen schlechten Tag hinter dir hast. Скажи с улыбкой: Папа, спасибо тебе за. Dann sag mit einem Lächeln: Papa, ich danke dir für diesen Tag und für dieses Essen. И дети, они смотрят на нас. Und die Kinder schauen uns an. И они читают нашу жизнь. Und sie lesen unser Leben ab. Они видят: Папа и молитва не очень дружат. Und er sieht Papa und Gebet, sie sind nicht so Freunde miteinander. Папа и тот, который там на небесах, они не очень ладят. Also Papa und derjenige, der im Himmel ist, die haben das nicht so miteinander. Он как-то так молится, ну понятно, что это ему в напряг. Also er betet so und man sieht, dass es für ihn anstrengend ist, wo er betet. И они это регистрируют у себя. Und sie registrieren das bei sich. В сердце. In ihrem Herzen. И они будут копировать тебя. Und sie werden dich kopieren. Amen. Amen. Бог равно радость. Gott ist gleich Freude. Так должно быть. So sollte es sein. So sollte es sein in unserem Leben. Okay. Okay. Если ты вздумал открыть Библию, надеюсь, ты это иногда вздумываешь. Also, wenn du vorhast, deine Bibel aufzumachen, ich hoffe, du kommst auf diesen Gedanken öfters. То это не так. Дети, сели все рядом. Das ist nicht so, Kinder, alle zu Tisch. Alle hinsetzen. Я читаю. Also, ich lese jetzt. Так вот, читает потом. Ты что не слушаешь? Und dann liest der Vater die Bibel und dann schreit er den Kindern und sagt, wieso hörst du mir nicht zu? Сиди так. Быстрее заканчивай. Mach schnell zu Ende. Правда? Нет, nicht wahr? Давай, если уж открыли Библию, давай уж настроимся по-хорошему, да? Also, wenn wir schon die Bibel mal öffnen, dann lass uns mal gut sich darein, darauf einstellen. Ты вообще слышишь? Hörst du mir überhaupt zu? Okay. Третья ассоциация. Also, die dritte Assoziation. Церковь. Gemeinde. Равно. Ist gleich. Праздник. Fest. Церковь. Gemeinde. Должно ассоциироваться слово церковь с праздником. Also das Wort Gemeinde muss ich immer mit dem Wort Fest assoziieren. И нам это вообще-то легко сделать. Und es ist eigentlich leicht, das zu machen, zu bewerkstelligen. Потому что для дитя, для ребенка это праздник. Denn fürs Kind ist es ja ein Fest. Когда он видит папа, мама, ну, оделись красиво. Wenn er sieht, Papa und Mama haben sich schön angezogen. Мама себе там что-то там намазала. Mama hat sich etwas geschmiert auf die Lippen. Papa даже побрился нормально. Papa hat sich sogar mal rasiert. Oh, значит, что-то будет хорошее. Oh, dann wird etwas Gutes passieren. И это для них праздник. Мы идем куда-то. Und für die Kinder bedeutet das Fest. Also wir gehen irgendwo hin. Hurra! И вот важно вот эту атмосферу праздника создать в этот день, воскресенье. Und es ist wichtig, an diesem Tag diese Atmosphäre des Festes zu schaffen, an diesem Sonntag. И после богослужения что-то вкусненькое поставить на стол. Und nach dem Gottesdienst etwas Leckeres auf den Tisch zu stellen. Да, вместе, может быть, куда-то еще погулять, сходить. Oder irgendwo spazieren zu gehen zusammen. Вот эту атмосферу нужно создать. Also diese Atmosphäre sollte man schaffen. И когда ты здесь в церкви или когда ты едешь сюда на машине или на метро. Und wenn du hier in der Gemeinde bist oder wenn du auf dem Weg bist in die Gemeinde. Ребенок im Auto oder in der U-Bahn. Должен увидеть, что для тебя это радостно. Sollte das Kind in dir sehen, dass es für dich Freude bedeutet. Я хочу туда тоже. Я хочу. Also ich will auch dorthin. И вот тогда у них появится личное отношение с Господом. Und dann erst wird eine persönliche Beziehung dadurch entstehen für sie mit ihrem Vater im Himmel. Мне кажется, что это очень важно. Ich denke mir, dass es sehr, sehr wichtig ist. Мы сейчас будем молиться, чтобы у него были личные отношения с Господом. Wir werden dafür beten, dass er persönliche Beziehung zu Gott hat. Но когда вот эти три ассоциации возникнут в его головке. Aber wenn diese drei Dinge, diese drei Assoziationen in ihrem Kopf in seinem Kopf entstehen, это произойдет автоматически. Wird es automatisch kommen. Он захочет познать Иисуса. Er wird diesen Wunsch haben, Gott zu erkennen oder kennenzulernen. Он захочет вместе с тобой быть в церкви. Er wird es wollen, mit dir in der Gemeinde zu sein. Потому что ты нарисовал ему доброго Иисуса. Weil du ihm einen gütigen Jesus, einen guten Jesus gemalt hast. Потому что ты нарисовал ему радостную церковь. Weil du ihm auch eine fröhliche Gemeinde gemalt hast. Потому что ты дал ему понять, что семья – это смех. Und weil du ihm zu verstehen gegeben hast, dass Familie gleich zu stellen ist mit Freude. Amen. Amen. Давайте мы встанем все. Lass uns gemeinsam aufstehen. Протяните, пожалуйста, сюда руки свои. Bitte steckt eure Hände nach vorne. И всем своим сердцем давайте помолимся. Und lass uns mit all unserem Herzen beten. Драгоценный папочка. Lieber Papa. Спасибо тебе. Wir danken dir. За Самуила. Für den Samuel. Я благословляю эти ноги. Ich segne diese Füße. Чтобы они ходили по твоим путям. Dass sie deine Wege gehen. Да, Господь, защищай. Ja, Herr. Beschütze ihn, Herr. Verteidige ihn von Lügen. Путей. Von lügenhaften Wegen. Благословляю эти ручки, Господь. Herr, ich preise diese kleinen Händchen. Чтобы они также делали добро. Dass sie genauso gütige Sachen tun. Im Namen Jesus Christus. Благословите ушки, Господь. Und ich segne diese kleinen Öhrchen. Чтобы его уши слышали правду. Dass seine Ohren Wahrheit hören. Благодарю тебя за его глазки, Господь. Ich danke dir für seine Äuglein. Пусть они видят добро и свет и радость. Sie sollen Freude und Licht sehen. Благодарю тебя за его язык, Господь. Ich danke dir, Herr, für seine Zunge. Чтобы он говорил истину. Dass die Wahrheit spricht. И чтобы истина зашла в его разум. Und dass die Wahrheit in seinen Verstand hineinkommt. Благодарю тебя, папочка. Ich danke dir, Papa. За твое благословение. Für deinen Segen. Твой дар, Господь. Für deine Gabe, Herr. Мы любим его, благодарим тебя за него. Wir lieben ihn und danken dir für ihn. Во имя Иисуса. Im Namen Jesus Christus. Спасибо тебе, Господь, за маму. Danke dir für die Mama. Für den Papa. Wir segnen sie, Herr, damit sie diese drei Assoziationen ihren Kindern beibringen. Мир, Господь, deine Gnade und dein Frieden auf diese Familie. Freude, Lachen und Jubeln soll ihr Haus nie verlassen. Im Христа. Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Amen. Давай воздадим Богу славу. Эй, мои хорошие, спасибо. Садитесь, пожалуйста. Bitte nimm Platz. О, Господь. Herr. Аллилуйя. Аллилуйя. Куда время идет, Боже мой? Wo läuft die Zeit davon? Я только начал. Ich habe gerade begonnen. Окей, давайте мы все-таки мы коснемся. Lass uns jetzt doch. Коснемся. Ну, уже, давай, вот 1 Коринфянам 14.1 включим. Lass uns mal 1. Korinther 14.1 mal einschalten. Мне кажется, что это надо сегодня нам дать. Ich denke, das müssen wir heute durchgehen. 1. Коринфянам 14.1. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Okay. Вот okay. Мы говорили о богатстве внутри нас. Also wir sprachen mal über das Reichtum in uns, внутри über тебя. Diesen Schatz, Schatz in dir innen drin. Есть богатство. Du hast ja diesen Schatz in dir. И Павел говорит, я молюсь, чтобы вы познали, уразумели. Und der Paulus sagt, ich bete, dass ihr begreift какое, und versteht, какое богатство у вас. Was für ein Schatz ihr in euch drin habt. И апостол Павел говорит, und Apostel Paulus sagt, достигайте любви, strebt nach der Liebe и ревнуйте о дарах. Und bemüht euch eifrig um die Geisteswirkungen. Смотри, путь к духовным дарам, schau her, der Weg zu den Geisteswirkungen лежит через созерцание. Liegt über das Beobachten. Betrachtung. Betrachtung. Через созерцание. Über die Betrachtung. И есть как минимум два вида созерцания. Und es gibt mindestens zwei Arten der Betrachtungen. Естественное созерцание. Es gibt eine natürliche Betrachtung. И духовное. Und eine geistliche Betrachtung. И сперва человеку нужно научиться естественному созерцанию. Und in erster Linie muss der Mensch lernen, das natürliche, die natürliche Betrachtung in Leben zu rufen. И потом ты можешь перейти к духовному. Und dann kannst du in das Geistliche rübergehen. Смотри, о чем говорит Римлянам 1 глава 20 стих. Schau her, was aus Römer noch spricht. Das ist der Kapitel 1, Vers 20. Ибо невидима его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они, это грешники, люди мира сего, безответны. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben, die Menschen, die Sünder sind, die Gott nicht angenommen haben. Вот здесь апостол Павел говорит, Бог призывает человека к созерцанию. Hier spricht Paulus davon, dass Gott die Menschen dazu beruft, durch die Betrachtung das zu verstehen. И Бог ожидает, люди, вы должны созерцать. Und Gott erwartet, Leute, ihr sollt betrachten. Созерцать. Nachdenken, betrachten. И если даже человек настолько отупел, что он уже ничего вокруг себя не видит, wenn der Mensch so weit schon ist, dass er absolut nichts mehr um sich sieht und einfach total kaputt ist im Kopf, он не может созерцать, dann kann er nicht betrachten. Тогда Бог говорит, это твоя проблема. Dann sagt Gott, es ist dein Problem. Но Я тебе дал возможность созерцать. Aber ich habe dir diese Möglichkeit zu geben, wahrzunehmen, zu betrachten. И поэтому Бог говорит, люди, которые не знают Иисуса, не слышали об Иисусе. Deswegen spricht Gott davon, dass die Menschen, die Gott nicht kennen oder nicht auf ihn gehört haben, но у них не будет оправдания. Sie werden keine Rechtfertigung haben, keine Entschuldigung. Они не смогут стоять перед нас, перед судом Божьим и сказать, я ничего не знал. Sie werden nicht am Gerichtstag sagen, ich habe nichts gewusst. Типа, я здесь не в курсе. So ungefähr, ich habe da keine Ahnung gehabt. Не-не-не, поэтому Павел говорит, они будут безответны, у них не будет повода, никакого повода, чтобы оправдаться. Deswegen sagt auch Paulus davon, sie werden keine Antwort darauf haben, weil sie werden keine Entschuldigung vorbringen потому können. Потому что Бог дал им видеть. Weil Gott hat ihm die Fähigkeit gegeben zu sehen. Свою силу, seine Kraft, свое невидимое, sein unsichtbares Wesen. Здесь написано божество. Hier spricht man von Gottheit. Поэтому Бог говорит, я дал вам видеть. Deswegen hat Gott gesagt, ich habe euch die Möglichkeit gegeben zu sehen. Если вы не видите, und wenn ihr das nicht seht, это ваша проблема, у вас нет оправдания. Dann ist das euer Problem, es gibt keine Rechtfertigung dazu. И поэтому очень важно, Бог дает тебе все, что ты видишь вокруг себя, эту природу, для того, чтобы ты научился созерцать. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass all das, was Gott dir gegeben hat um dich herum, damit du lernst zu betrachten. И чтобы научиться созерцать, нужно освободить свой разум. Um betrachten zu können, sollte man sein Verstand leer machen. Если ты будешь привязан к чему-то, wenn du an etwas gebunden bist, ты не сможешь видеть Бога вокруг себя. Dann wirst du nicht fähig sein, Gott dich herum zu sehen. А он везде. Aber ist überall. Во всем творении. Ist in aller Schöpfung. Бог сотворил этот мир. Gott hat diese Welt ja geschaffen. И вложил в каждое творение свое себя. Und hat in jede Schöpfung, in jede Kreatur sich selbst hineingelegt. Он Логос, он Бог, он Слово. Er ist ein Wort, ist ein Gott. И в каждом творении своем есть его мудрость. Und in jeder seiner Schöpfung, Kreatur gibt es seine Weisheit. И вот увидеть там, в этом творении Бога, его божество, его мудрость. Und in dieser Kreatur, diese Gottheit, diese Schöpfung zu sehen, Gottes. Это наша задача. Das ist unsere Aufgabe. Amen. Первая задача Адама, вообще, которую он делал, это называть животных своими именами. Also die erste Aufgabe von Adam war, sollte alle Tiere einen Namen vergeben. Он должен был смотреть. Sollte schauen. И говорить, это черепаха. Und sagen, das ist eine Schildkröte. А это змея. Das ist eine Schlange. А это слон. Und das ist ein Elefant. Понимаешь? Он verstehst видел du? Насквозь этого животного. Verstehst du? Er hat dieses Tier durch, also durch und durch gesehen. И давал ему то имя, которое специально для него подходило. Und hat ihm den Namen gegeben, was genau für dieses Tier passend war. И вот мы должны в этом творении разобраться, увидеть Господа. Und wir sollten uns auseinanderdenken oder auseinandersetzen mit dieser Schöpfung und Gott darin zu sehen. Если ты не увидишь Бога в земном мире, wenn du in der irdischen Welt Gott nicht sehen kannst, ты не сможешь увидеть его в духовном мире. Dann wirst du es auch in der geistlichen nicht sehen können. Например, сейчас, zum Beispiel jetzt, в этом зале, in diesem Saal, в эту секунду, in dieser Sekunde, находятся сотни параллельных миров. Befinden sich 100 parallele Welten. Сотни. Hunderte. Ты об этом, может, не подозреваешь, но это так. Vielleicht ahnst du das nicht, aber es ist tatsächlich so. Здесь сотни параллельных миров. Hier sind hunderte von parallelen Welten. Ну, во-первых, столько людей здесь. Also in erster Linie, schau mal, wie viele Leute hier sind. И в каждом из нас как минимум три, как минимум два параллельных мира. Und in jedem von uns sind mindestens zwei parallele Welten vorhanden. Если ты рожден свыше, у тебя три параллельных мира. Und wenn du von neuem geboren bist, dann sind in dir drei parallele Welten. И они существуют параллельно. Und sie existieren parallel zueinander. Твое тело, dein Körper, твоя душа, deine Seele, твой дух, und dein Geist. Они абсолютно параллельно существуют. Sie existieren absolut parallel zueinander. В каждом из нас. In jedem von uns. И иногда они вступают в конфликт. Und manchmal kommen sie in Konflikt zueinander, плоть miteinander. Против духа, дух против плоти, бла-бла. Also Geist gegen die gegen das Fleisch, Fleisch gegen душа das Geist. Может повыпендриваться, душа. Deine Seele kann mal ausflippen. Знаешь, это три параллельных мира. Weißt du, es sind drei parallele Welten. Но Дух Святой, который приходит каждому из нас, aber der Heilige Geist, der zu jedem von uns kommt, он умеет синхронизировать эти параллельные миры. Ist dazu gedacht, diese Welten zu synchronisieren. И вдруг твое тело становится храмом Святого Духа. Und plötzlich wird dein Körper der Tempel des Heiligen Geistes. И твоя душа славит Господа. Und deine Seele preist den Herrn. А твой дух уже давно рожден свыше, и он счастлив от всего этого. Und der Geist in dir ist schon vom Neuen geboren und ist überglücklich. И ты становишься цельной личностью, und du wirst zu einer ganzen Persönlichkeit, которую можно назвать святой. Das man als heilig nennen kann. Святой – это когда гармония в этих трех мирах. Also heilig bedeutet, wenn Harmonie in allen diesen drei Welten herrscht. Покой и мир. Also Ruhe und Frieden. В Духе Святом. Im Heiligen Geist. И это параллельная вот эта история, она даже вот происходит на… Und diese parallele Geschichte, die geschieht sogar… Есть, вот здесь есть в зале точно, абсолютно точно здесь есть Паук. Also in diesem Saal gibt es hundertprozentig irgendwo eine Spinne. 100%. Вот где-то он есть. Also irgendwo sitzt das Ding. Несмотря на то, что мы ходим. Abgesehen davon, trotzdem, wo wir jetzt auch laufen, egal. Мы ходим, мы убираем. Also wir laufen, wir räumen alles auf. Я недавно прошелся по своему дому. Ich bin vor kurzem durch mein Haus gelaufen. С пылесосом собрал, наверное, штук 10 пауков. Mit einem Staubsauger, ich habe bestimmt 10 Stück gesammelt. Через день смотрю, еще один забыл я его. Und am nächsten Tag sehe ich, sitzt noch einer, den habe ich vergessen. Okay? То есть вот где-то здесь сидит паук. Also irgendwo hier sitzt eine Spinne. И у него свой мир. Und er hat seine eigene Welt. Абсолютно независимый от тебя и меня. Also absolut unabhängig von dir und von mir. Он там где-то со своей сетью. Also der sitzt dort irgendwo mit seinem Spinnennetz. И его не интересуют новости мира, события, Интернет. Ihn interessieren nicht die Nachrichten dieser Welt oder Internet. Но он сидит в своем углу. Aber er sitzt in seiner Ecke. Балдеет просто так терпеливо. Sitzt da und entspannt sich total geduldig. Качается в своей паутине. Wackelt hin und her in seinem Spinnennetz. И ждет какую-нибудь мошку. Und wartet auf irgendeine Mücke. Да не бойся, не свалится на тебя никто. Hab keine Angst, es wird nicht jetzt auf dich irgendwas runterfallen. Nicht сейчас. Nicht jetzt. И вот у него есть мир, и в этом мире есть мудрость. Und er hat seine eigene Welt, und in dieser Welt existiert, also ist eine Weisheit verborgen. И Соломон, он был таким человеком, который имел мудрость. Und Salomo war ein Mann, der diese Weisheit besaß. А в чем была его мудрость? In was war überhaupt seine Weisheit? Когда Соломон видел паука, als Salomo eine Spinne sah, он не говорил, фу! Er hat nie gesagt, фу, was ist das für ein Ding? Что тут у меня плохо работает, моя пупа? Wahrscheinlich arbeitet hier meine Putzfrau sehr schlecht. Nein. Он смотрел на паука. Er betrachtete diese Spinne. И говорит. Und sagte. Паук лапками цепляется. Also eine Spinne krallt sich mit seinen Füßchen. А бывает в царских чертогах. А бывает. Aber wohnt in den Königspalästen. Это у нас притча 30:28. Das sind Sprüche 30:28. 30:28. Мы читаем это. Das lesen wir hier. То есть Соломон, он такой смотрит. Der Salomo schaut zu. Даже в моем дворце. Und er sagt, sogar in meinem Palast. Представляешь, даже у Соломона, где там каждый час проходили какие-то уборщики. Sogar beim Salomo, wo stündlich irgendwelche Reinigungskräfte durchgingen und alles geputzt haben. Ты же помнишь, царица Савская, она в обморок упала, когда она увидела этот порядок весь. Du kannst dich bestimmt erinnern, als die Königin Saba kam, die ist umgefallen von dieser Ordentlichkeit und Sauberkeit. Даже у меня в спальне паук. Und dann sagte Salomo, sogar bei mir in meinem Schlafzimmer sitzt eine Spinne. Und er hat das nicht nur einfach so gesehen und hat das als so Tatsache abgestempelt, ja, es gibt halt eine Spinne bei mir. Sondern er betrachtete sie. И он говорит, вау. Und er sagte, wow. Надо же, какой он мудрый, этот паук. Wow, was für eine weise Spinne. И это мудрость от Бога. Und das ist eine Weisheit von Gott. Надо ее записать. Ich sollte das niederschreiben. И он записывал вот эти вот притчи, о которых мы сегодня говорим. Притчи. Und er schrieb das alles in die Sprüche hinein, das, was wir heutzutage lesen. Про паука, саранчу. Er hat über die Heuschrecken geschrieben, über Eidechsen, муравья. Über Klippdachse. Он видел мудрость в этом всем. Er sah Weisheit in all dem. Потому что он умел созерцать. Weil er die Fähigkeit hatte wahrzunehmen, also zu betrachten. Увидеть мудрость в пауке. In einer Spinne Weisheit zu sehen. Умеет только человек, который созерцает. Kann nur ein Mensch, der betrachten kann. И потом, когда у тебя вот эта мудрость накопилась, как у Соломона, ты можешь ее дать другим людям. Und dann später, wenn diese Weisheit in dir sich angehäuft hat, kannst du das an anderen Menschen weitergeben. И это богатство, которое пользуются уже тысячи лет уже люди в притчах Соломона. Und das sind Schätze, was Menschen schon Jahrtausende gebrauchen, das, was der Salomo hier runtergeschrieben hat. И вот этот первый уровень созерцания, когда ты естественное созерцание начинаешь. Und das ist die erste Ebene der Betrachtung, diese irdische Betrachtung Например, der Dinge. Что значит этот стих? Also zum Beispiel, was bedeutet dieser Vers? В немецком ящерица, да? Auf Deutsch heißt es Eidechse, aber auf Russisch heißt es eine. Можно перевести как паук. Also, aber das ist eigentlich eine Spinne. Eine Spinne. Да. И вот что это значит для Also, нас? Was bedeutet das? Паук слабенькая тварь. Also, eine Spinne ist eigentlich eine ganz schwache Kreatur. Ты можешь ее вот так хлопнуть и все. Du kannst einfach sie so zudrücken und dann ist es schon tot. Мокрое пятно остается. Dann bleibt nur bloß ein nasser Fleck da. Он даже передвигается еле-еле, знаешь. Und er bewegt sich sogar so kaum. Соломон говорит, лапками цепляется. Und der Salomo sagt hier, er versucht sich mit seinen Füßchen irgendwo zu krallen. Но благодаря своей мудрости он бывает даже в царских чертогах. Aber aufgrund seiner Weisheit kann er auch in den Königspalästen wohnen. Куда никто не зайдет, кроме царя. Wo keiner außer einem König hineingehen kann. И что это значит для тебя и меня практично? Was bedeutet das für dich und für mich praktisch? Благодаря целеустремленности. Dank seiner Zielstrebigkeit. И постоянству. Und seine Beständigkeit. Бог может открыть тебе двери. Kann der Herr die Türen öffnen в тайное и недоступное. In das Geheime und das, was den anderen Menschen nicht zugänglich ist. Второе, твое упорство и преданность. Und das Zweite, deine Hartnäckigkeit und deine Treue в каком-то маленьком деле, in eine, vielleicht in irgendeiner kleinen Sache в какой-то работе, in der Arbeit может ввести тебя в царские чертоги. Kann dich in die Königspaläste hineinbringen. И прилежным Бог дает богатство и силу. Und Fleißigen gibt der Herr Reichtum und Kraft. Слава. Притча 22:29. Das lesen wir aus Sprüche 22:29. Er sagte, siehst du jemanden tüchtig in seinem Geschäft? Oder tüchtig oder fleißig? Oder beständig, kann man nennen. Er wird vor den Königen stehen. Er wird nicht vor den einfachen Menschen stehen, unbedeutenden. Salomon, он увидел в пауке вот эту в пауке историю вот этой. Und der Salomo konnte diese Geschichte in diese durch diese Spinne sehen oder in diese Spinne sehen. Это было естественное созерцание. Und das war eine natürliche Betrachtung, Beobachtung. Он научился этому, и поэтому он стал мудрейшим человеком. Und er hat das gelernt, deswegen wurde er zu einem weisesten Mann. Мудрость не из книг приходит, дорогие мои братья и сестры. Meine Lieben, die Weisheit kommt nicht aus den Büchern, а из созерцания. Sondern aus der Betrachtung. Есть такой очень известный советник президентов. Es gibt einen sehr bekannten Ratgeber eines Präsidenten. Ицхак Адизис его зовут. Ицхак Адизис. Okay, можете посмотреть сами в YouTube, если хотите. Ihr könnt das selber im YouTube ansehen. Пожилой такой уже дедушка. Es ist auch schon so ein Mann in den Jahren. Он советник президентов по всему миру. Er ist ein Ratgeber oder ein beratender Mensch eines Präsidenten. Те, которые умные президенты, они его приглашают. Also die Präsidenten, die klug sind genug, die laden ihn immer ein zu sich. И он не читает книжки. Und er liest keine Bücher. Он такой, как вот Соломон. Er ist genauso wie der Salomo. Он так смотрит на мир. Er schaut sich so die Welt an. Смотрит на природу. Er schaut sich die Natur an. Очень спокойный такой. Er ist sehr, sehr entspannt und ruhig. Ух ты. Wow. Вот так это работает. So funktioniert das? Бог. Gott. Творение. Schöpfung. И вдруг у него откровение. Und plötzlich Offenbarung. Вот так надо строить государство. Also so sollte man ein Reich bauen. Потом смотрит, so einen Staat bauen. На какую-то букашку, муравья кого-нибудь смотрит. Dann schaut er irgendeine Ameise oder irgendeinen Käfer an. Ух ты, как муравейник построен. Oh, wow, wie ein Ameisennest gebaut ist. Он так и стоит, думает. Dann schaut er so, überlegt er sich so. И потом пишет книгу о том, как построить успешную фирму. Und dann schreibt er ein Buch, wie man ein erfolgreiches Geschäft aufbauen kann. И она становится бестселлером для всех бизнесменов. Und sie wird zu Bestseller. И чтобы его пригласить, нужно заплатить сотни тысяч долларов. Um ihn einladen zu können, sollte muss man hunderte von tausend Dollar zahlen. Потому что он приходит на фирму. Weil er kommt in eine Firma. Просто сидит в углу. Er sitzt einfach in der Ecke. И смотрит. Und schaut. На все процессы. Schaut sich alle Prozesse an. Один день, два дня. Ein Tag, zwei Tage. Три дня. Drei Tage. И потом делает такой анализ, фидбэк. Und dann macht er so eine Analyse, so ein Feedback. Сделайте вот так, вот так, вот так. Macht so und so und so. И ваш оборот повысится в 2-3 раза. Und euer Umsatz wird sich verdoppeln oder verdreifachen. И уезжает. Und dann fährt er weg. Откуда эта мудрость? Woher hat er diese Weisheit? Реально происходит, то есть поэтому его и приглашают. Also das passiert in Wirklichkeit, deswegen wird er auch eingeladen. Потому что он смотрит внимательно. Weil er aufmerksam zuschaut. И у него есть это естественное созерцание. Und er hat diese natürliche Beobachtung, Betrachtung. Про Чингисхана говорили, когда... Über Чингисхан, Чингисхан sagte mal... Чингисхан. Да, он сидел в тюрьме. Er saß im Gefängnis. И тюрьма была на открытом воздухе. Und das Gefängnis war... in einem offenen, offenen Gelände, an der Luft praktisch. Он в кандалах сидит. Also er saß in Handschellen. Он не может двигаться. Er kann sich nicht bewegen. Его приносят еду, кушать только дают. Man bringt das Essen und gibt ihm nur zu essen. И он сидит так днями, днями сидит. Und er sitzt so tagelang. И видит муравья. Und sieht eine Ameise. Ameise, муравей. Eine Ameise. Который тащит гусеницу. Der eine Raupe hinter sich herschleppt. На горку. Auf einen Hügel. И он смотрит. Und er schaut so. И считает. Und zählt. Сколько попыток будет у муравья? Wie viele Versuche wird diese Ameise unternehmen? Один, два, Eins, zwei, три, четыре. Drei, Gusenica vier. Большая. Weil die Raupe ja riesig war. Она катится вниз. Und sie rollt runter. Муравей опять тащит, опять. Und dann, опять. Die Ameise schleppt das wieder hinter sich her. И когда Чингисхан насчитал, я не помню, сколько, 30... Und als Чингисхан das zu Ende gezählt hat, 30, ich weiß nicht, wie lange, там, 35 раз, also 35 Mal, он понял, что ему делать. Hat er begriffen, was er tun soll. Я вообще не говорю, что это было откровение от Бога, нет. Also ich sage jetzt nicht, dass es eine Offenbarung von Gott war. Даже Nein. Скорее всего нет. Also höchstwahrscheinlich war das nicht die Offenbarung von Gott. Но он получил такую мотивацию. Aber er hat so eine Motivation bekommen. Что он сбежал из тюрьмы. Dass er geflohen ist aus dem Gefängnis. И завоевал полмира. Und hat die Hälfte, also das halbe, die halbe Welt gewonnen oder beziehungsweise verteidigt oder nicht verteidigt, sondern gewonnen, ja. Человек просто увидел муравья. Der Mensch hat sich nur eine Ameise angeschaut. Он просто созерцал его. Er hat es einfach nur beobachtet. И он понял, что делать. Und er hat begriffen, was er tun soll. Все. Das war's. Когда ты умеешь видеть, wenn du die Fähigkeit hast, zu sehen, zu beobachten, ты приобретаешь информацию от Бога. Du gewinnst die Information von Gott. И мы начали с того, что ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Also wir haben jetzt unseren Teil heute begonnen mit Weissagungen und dass du nach der Liebe strebst. Сейчас нет времени дальше продолжать на эту тему говорить. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, leider das Thema zu weiterhin zu verfolgen. Но этот второй уровень, когда ты начинаешь в духовном мире видеть. Aber diese zweite Ebene, wenn du in der geistlichen Welt sehen kannst. Это тоже очень легко. Es ist auch sehr leicht. Тогда, когда ты научился созерцать в естественном мире вещи. Wenn du gelernt hast, in der natürlichen Welt zu beobachten. Бог тебе открывает дверь в духовный мир. Gott macht dir die Tür in die geistliche Welt. И ты начинаешь жить auf. В этом духовном мире. Und du fängst an, in dieser geistlichen Welt zu leben. И тебе легко жить в духовном мире. Und es fällt dir leicht, in dieser geistlichen Welt zu leben. Ты реально можешь сказать, здесь ангел стоит, там. Du kannst tatsächlich sagen, dort steht ein Engel, dort steht ein Engel. А они здесь, они абсолютно. Und sie sind hier, sie sind real. Это еще один параллельный мир. Das ist noch eine parallele Welt. Ангелы, которые здесь. Engel, die hier sind. И ты можешь войти в это. Und du kannst da hineingehen. И это будет мир покоя. То есть это будет. Und das wird so eine Welt der Ruhe sein. Полного покоя. Von einer vollkommenen Ruhe. Армия пришла. eine Armee kommt, чтобы забрать Елисея с собой. Элиза mit sich mitzunehmen. Целая армия из Сирии. Also eine ganze syrische Armee. Послал царь, потому что он понял, что его проблема в этом Елисее. Hat der König geschickt, weil verstanden hat, dass sein Problem an Элиза ist. А Елисей он такой был. Und Элиза war so. Он все знал. Wusste alles. Он был как тот паук в царских чертогах. War wie diese Spinne in den Königspalästen. Он мог слышать, что говорят, царь говорит у себя в спальне. Konnte hören, was der König in seinem Schlafzimmer redet. Stell dir vor. И он посылал царю израильскому СМС-ку. Und schickte dem israelitischen König eine SMS. Царь, не ходи туда. König, geh nicht dorthin. Там засада будет. Dort ist eine Falle. И там каждый раз была засада, и царь понял, что это его спасение, этот Und dort war jedes Mal eine Falle, wo das zu ihm gesagt hat, und deswegen hat Да, и вы помните эту историю. Царь сирийский, он встревожился, он понял, что у него где-то есть крыса такая, шпион. Und ihr könnt euch erinnern, dass dieser assyrische König plötzlich unruhig wurde, weil verstanden hat, dass irgendwo ein Maulwurf ist. Кто из нас в сношениях с царем израильским? Он стал Also выяснять. Wer hat eine Beziehung zu dem israelitischen König, dass alles weiß im Voraus? И ему говорят, никто, царь, нет предателей. Und sagt, König, es ist keiner von uns, es gibt keine Verräter. Просто в Израиле есть один человек, он даже то, что ты на ушко говоришь, нам здесь слышит. Es gibt einfach in Israel so einen Menschen, der auch das hört, was wir so einander ans Ohr reden. Und das war's, deswegen ist es auch so. Если ты его не уберешь, тебе вообще никогда не выиграть войну. Капец. Also wenn du ihn nicht beseitigst, dann wirst du den Krieg nicht gewinnen können. И он говорит, понял. Und sagt, ich habe verstanden. И он посылает всю армию за этим Елисеем. Und schickt die ganze Armee, diesen Элиза abzuholen. И вот утром Елисей сидит, кофе пьет. Und in der Früh sitzt Элиза gemütlich und trinkt seinen Kaffee. Гиези там что-то там делает, бегает. Яичницу готовит. Гиези, Also Гиези, sein Diener sitzt da, beziehungsweise sitzt da, sondern bereitet Frühstück vor. И Гиези вдруг слышит, армия идет. Und plötzlich hört dass eine Armee kommt. И он такой в шоке кричит, господин мой! Und ist total schockiert und schreit und sagt, Herr, мы окружены, город окружен. Mein Herr, unsere Stadt ist komplett umzingelt. Елисей такой пьет дальше кофе. Und der Элиза trinkt weiterhin seinen Kaffee. Тех, кто с нами, больше тех, кто с ними. Die mit uns sind mehr als die dort sind. И пьет дальше кофе. Und trinkt seinen Kaffee weiter. Это Гиези, о чем ты вообще, о чем ты? Und der Gese hat sich gedacht, über was spricht er überhaupt? Schau her, die wollen doch dich abholen, die wollen doch deine Seele. Und der Elisa ist schon müde geworden von seinem Klagen und sagt, Herr, öffne ihm mal die Augen. Öffne ihm mal die Augen. Und trinkt seinen Kaffee weiter. Und plötzlich passierte beim Gese etwas mit seinen Augen. Und sah plötzlich eine Menge von Engeln, die waren вокруг них. Die sie herum waren. А вот этот Елисей, он уже видел эту картину. Aber dieser Elisa sah bereits dieses Bild vorher. И поэтому он был в полном покое. Deswegen war in einer vollkommenen Ruhe. И он знал, что делать. Und wusste, was zu tun ist. Когда они пришли к нему, эти люди, солдаты, Und als diese Leute, diese Soldaten zu ihnen kamen, он говорит, Господи, закроем глаза. Sagt, schließ mal, mach ihnen einfach die Augen zu. Закроем глаза. Mach ihnen die Augen zu. И говорит, вы ищете того человека, да. Und fragt, sucht ihr nach diesem Mann? Да, точно, он был здесь. Ja, er war hier. Он пошел вон в ту сторону. Aber ist dorthin gegangen. И он все войско направил туда. Und hat die ganze Armee dorthin geleitet, praktisch. Направил прямо в руки к царю израильскому. Also hat genau zu dem König Israel царю израильскому. Die ganze Armee geschickt. И вдруг они оказались в ловушке у царя израильского. Und plötzlich befanden sie sich in der Falle vom Israel, von dem König von Israel. Да, и царь израильский был мудрый человек. Und der König von Israel war ein weiser Mann. Он не стал их убивать. Hat sie nicht getötet. Он спрашивает Елисей, что мне с ними делать? Und fragt Элиза, was soll ich mit ihnen tun? Он говорит, не убивай. Sagt, töte sie nicht. Или это ты сам придумал всю эту историю? Entweder hast du selbst diese ganze Geschichte ausgedacht? Говорит, не твоей рукой это сделано. Denn nicht durch deine Hand ist es getan. Накорми их. Du sollst ihnen zu essen geben. И отпусти идти своей дорогой. Und lass sie einfach in Frieden gehen. Вот здесь работает Дух Божий. Und hier arbeitet der Geist Gottes. И создает мир. und er schafft Frieden. Сверхъестественный мир. Er schafft übernatürlichen Frieden. Как было бы здорово, если бы где-то сегодня были такие Елисеи, где-то там, да? Es wäre echt toll, wenn hin oder dort oder irgendwo solche Elises geben würde. В этих горячих точках и прочем. An diesen wirklich brenzlichen как Punkten. Как нужны нам сегодня Елисеи. Wir brauchen so sehr solche Menschen wie Elisa. А мы сегодня можем быть теми людьми. Aber wir können solche Menschen heute sein. Потому что никто и другой, а мы с тобой. Nicht jemand anders, sondern du und ich. Имеем доступ в этот духовный мир. Haben diesen Zugang in diese geistliche Welt. И первый уровень это вот это естественное созерцание, которое ты можешь практиковать und, каждый die, день. Die erste Ebene ist eben diese irdische Betrachtung, Beobachtung. Okay, давайте мы сейчас встанем, будем молиться. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Подними свои руки к Господу, если ты хочешь. Stecke deine Hände zum Herrn, wenn du es möchtest. Боже наш всемогущий. Unser himmlischer Vater, unser allmächtiger Vater. Ты вложил в нас великое богатство. Du hast in uns einen Riesenschatz hineingelegt. Внутри нас. In uns innen drin gibt es den. Каждого из нас. In jedem von uns. Дух, душу и тело. Geist, Seele und unser Körper. Благодарю тебя за рождение свыше. Ich danke dir für die Neugeburt von oben. То, что Дух Святой внутри нас. Das, dass der Heilige Geist in uns ist. Господь, отрезви нас. Herr, ernüchtere uns. Отрезви нас. Mach uns nüchtern. Чтобы мы свой разум включили для твоей мудрости. Damit wir unseren Verstand für deine Weisheit einschalten. Чтобы мы увидели красоту. Damit wir diese Schönheit sehen können. Твою красоту. Deine Schönheit, Herr. Вокруг нас. In um uns herum. В пауке. In eine Spinne zum Beispiel. В муравье. In eine Ameise. В бабочке. In einem Schmetterling. В дереве. In einem Baum. В цветочке. In eine Blume. В воробье. In einem Spatzen. Чтобы мы увидели. Damit wir sehen, Herr. Как ты сказал, Иисус, смотрите на это, смотрите и понимайте. Wie du gesagt hast, Jesus, schaut euch das an. Понимайте мою мудрость. Und begreift meine Weisheit. Господь, научи нас уходить от суеты, которая. Herr, lehre uns von dieser Hektik wegzugehen. Которая убивает у нас способность видеть. Die in uns diese Fähigkeit tötet zu sehen. Иисус, спасибо, что ты даешь нам это право. Jesus, danke, dass du uns dieses Vorrecht gibst. Входить в недосягаемое и в тайное. In das unerreichbare, geheime hineinzugehen. Через эту мудрость паука. Durch diese Weisheit über diese Spinne. Через эту стратегию паука. Über diese Strategie der Spinne. Когда мы можем вот так вот тихонечко. Wenn wir so ganz leise. Мелкими шажками. Mit kleinen Schritten. Заходить в это тайное. In dieses Geheime reingehen können. Заходить в это тайное богатство. In diese geheime Schatz hineingehen können zu können. Внутри нас. Was in uns drin. Внутри нас. Da ist. Внутри тебя. Das in dir drin ist. Господь здесь, и Дух Святой здесь. Herr ist hier und der Heilige Geist ist hier. Я вижу перед собой Господь, он. Ich sehe vor mir. Он рядом, он стоит как бы рядом, но. Der Herr steht irgendwie nebendran. Вот голова и твой разум, он еще закрытый. Aber dein Kopf, dein Verstand ist immer noch zu. Еще закрытый. Es ist immer noch zu. И ты знаешь, нам нужно свой разум освободить сперва. Und weißt du, wir müssen erst einmal unseren Verstand befreien. Выкинуть вот этот весь мусор и суету. Diese Hektik und diesen Müll da hinauszuschmeißen. Поэтому мы так много об этом говорим. Deswegen reden wir auch so viel davon. Чтобы Бог начал говорить с нами. Damit Gott beginnt mit uns zu reden. Нам нужно освободить свой разум. Müssen wir unseren Verstand befreien. И открыть свой дух, его, свои уши открыть, свой дух seine открыть. Ohren und seinen Geist aufzumachen. Открыть для него. Für ihn aufzumachen. Господь будет говорить через все, что у тебя вокруг есть. Der Herr wird durch alles sprechen, was um dich herum ist. Okay, ты получишь мудрость. Du wirst die Weisheit bekommen. Не из каких-то книг. Nicht aus irgendwelchen Büchern, sondern aus dieser Natur, aus dem, was um dich herum sich befindet. Herr, ich bete für Brüder und für Schwestern, damit wir da hineingehen können, damit wir erkennen, worin das Reichtum deine Herrlichkeit ist, dass wir in erster Linie mit unserer Seele uns auseinandersetzen, dass wir mit unserem Geist uns auseinandersetzen, dass wir begreifen, wo laufen unsere Gedanken hin. И научились управлять ими. Und dass wir lernen, sie zu leiten. И ты, Господь, говори в наш дух. Und du, Herr, sprich in unseren Geist hinein. Пожалуйста, учи нас созерцать. Bitte lehre uns zu betrachten. Скажи, Господь, учи меня. Sag mit mir, Herr, lehre mich созерцать. Zu betrachten. Учи меня. Lehre mich. Размышлять. Nachzudenken. Господь, дай мне тишину. Herr, gebe mir diese Ruhe. Я хочу в тишину. Ich möchte in diese Ruhe hinein. В твой покой. In deine Ruhe, Herr. О котором мы слышали, что ты даешь его. Das, was wir gehört haben, dass du es gibst. Со всех сторон. Von allen Seiten. Даже если мы находимся в каких-то трудностях. Auch wenn wir in irgendwelchen schwierigen Situationen sind. Но у нас есть внутри покой. Aber wir haben in uns innen drin diese Ruhe. Спасибо тебе, папочка. Danke dir, Herr. За мир. Für den Frieden. И за радость. Und für die Freude. Которая дана нам. Was uns gegeben ist. Радуйтесь и веселитесь. Freut euch und jubelt euch. О, Господь, спасибо тебе. О, Herr, danke dir. Группа прославления, можете еще раз выйти? Мы все-таки, bitte kommt nach vorne. Мы все-таки еще, наверное, пару слов споем, да? Wir wollen doch jetzt noch paar Worte singen, oder? Okay, давай воздадим Богу славу. Lass uns Gott eine große Ehre geben.